Welcher Unterschied besteht zwischen der Verehrung, die wir Gott und der Verehrung, die wir den Heiligen erweisen? Kleiner Punkt aus der Theologie. Es besteht natürlich ein Unterschied. Zwischen der Verehrung, die wir Gott und der, die wir den Heiligen erweisen, besteht folgender Unterschied. Gott beten wir an wegen seiner unendlichen Majestät. Die Heiligen hingegen beten wir nicht an, sondern ehren und verehren sie als Freunde Gottes und als unsere Fürbitter bei ihm. Das ist nicht dasselbe Art von Kult. Gott allein gebührt der Kult der Anbetung. Den Heiligen gebührt der Kult der Verehrung. Keine Anbetung ist. Verehrung, die wir Gott erweisen, heißt Latria, das heißt Anbetung. Und die Verehrung, die wir deiner Heiligen erweisen, heißt Dulia, das heißt Verehrung für sie als Diener Gottes. Die besondere Verehrung, das kommt im Griechischen, die besondere Verehrung eigentlich, die wir der allerseligsten Jungfrau Maria erweisen, heißt Hyperdulia, das heißt ganz besondere Verehrung für sie als Mutter Gottes.